Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 457 an Schiller. Iffland hat nun gestern mit dem Amtmann in der Aussteuer geschlossen, nachdem er mir in dem Laufe seiner Vorstellungen gar manches zu denken gegeben, das im Ganzen mit dem, was Sie äußern, übereinstimmt. Wir werden darüber manches zu sprechen haben. Wegen des Wallensteins weiß ich Ihnen nicht zu raten, ob ich gleich selbst glaube, dass, in Betracht Ihrer Art zu arbeiten, des Stücks, soweit ich es kenne, und der äußern Umstände Ihr Vorsatz, den Sie mir äußern, wohl der beste sein möchte. Niemand kann zwei Herren dienen, und unter allen Herren würde ich mir das Publikum, das im deutschen Theater sitzt, am wenigsten aussuchen. Ich habe es bei dieser Gelegenheit abermals näher kennengelernt. Ich habe fast keinen andern Gedanken, als mich mit den homerischen Gesängen, sobald ich zu Ihnen komme, näher zu befreunden. Ein gemeinschaftliches Lesen wird die beste Einleitung sein. Meinen Faust habe ich um ein gutes weitergebracht. Das alte, noch vorrätige, höchst konfuse Manuskript ist abgeschrieben und die Teile sind in abgesonderten Lagen nach den Nummern eines ausführlichen Schemas hintereinander gelegt. Nun kann ich jeden Augenblick der Stimmung nutzen, um einzelne Teile weiter auszuführen und das Ganze früher oder später zusammenzustellen. Ein sehr sonderbarer Fall erscheint dabei. Einige tragische Szenen waren in Prosa geschrieben. Sie sind durch ihre Natürlichkeit und Stärke in Verhältnis gegen das andere ganz unerträglich. Ich suche sie deswegen gegenwärtig in Reime zu bringen, da denn die Idee, wie durch einen Flor durchscheint, die unmittelbare Wirkung des ungeheuern Stoffes aber gedämpft wird. Leben Sie recht wohl, von der Witterung sagen uns die guten Barometer nur immer das nächst bevorstehende. Freilich sollte man glauben, dass nun eine Regenzeit eintreten müsse, doch wer will das voraussagen? Weimar am 5. Mai 1798. Fichte hat mir den zweiten Teil seines Naturrechts geschickt. Ich habe aus der Mitte heraus einiges gelesen und finde vieles auf eine beifallswürdige Art deduziert. Doch scheinen mir praktischem Skeptiker bei manchen Stellen die empirischen Einflüsse noch stark einzuwirken. Es geht mir hier, wie ich neulich von den Beobachtungen sagte, nur sämtliche Menschen erkennen die Natur, nur sämtliche Menschen leben das Menschliche. Ich mag mich stellen, wie ich will, so sehe ich in vielen berühmten Axiomen nur die Aussprüche einer Individualität und gerade das, was am allgemeinsten als wahr anerkannt wird, ist gewöhnlich nur ein Vorurteil der Masse, die unter gewissen Zeitbedingungen steht und die man daher ebenso gut als ein Individuum ansehen kann. Leben Sie wohl und lieben mein liebendes Individuum trotz allen seinen Ketzereien. G.